Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Air Berlin 9757 con destino Hamburgo. Embarque urgentemente por la puerta número A28. Die Kaffeefahrt. Ich habe schon viele Butter- und Kaffeefahrten erlebt und bildete mir ein, alle Tricks zu kennen, mit denen die oft zweifelhaften Veranstalter erfolgreich selbst einer hochbetagten Oma ein überteuertes 25-teiliges Kochtopfset aus Weißblech verkaufen. Doch die von mir zuletzt besuchte Veranstaltung hat alles zuvor Erlebte in den Schatten gestellt. Sie hatte das Flair einer gewissen Exklusivität. Ich wurde nicht wie gewöhnlich kostenfrei abgeholt und an den Ort des Geschehens gebracht. Ich begab mich dorthin, bezahlte sogar im Voraus einen für das Erlebte und Erreichte zugegeben geringen Betrag und wurde zu Beginn auch noch einer für meinen Geschmack übertriebenen und für das, was ich glaubte zu erleben, unnötigen Sicherheitskontrolle unterzogen. Das Thema Sicherheit begleitete dann auch das gesamte Ereignis. Nach der Sicherheitskontrolle vor, folgte eine Sicherheitsbelehrung während der Veranstaltung, die darin gipfelte, dass man sich die gesamte Zeit der Veranstaltung anschnallen musste. Der Veranstaltungsort hatte ein außergewöhnliches Ambiente. Wir saßen in einem engen, klimatisierten Raum in zwei Dreierreihen, die durch einen schmalen Mittelgang getrennt waren. Das eingesetzte Verkaufspersonal, äußerst attraktive Damen und Herren, die eine dezente Professionalität und persönliche Nähe vermittelten, war uniformiert und präsentierte die Produkte zweisprachig, erst in Englisch, dann auf Deutsch. Ich empfand es als übertrieben billig, dass ich für das zu Beginn der Veranstaltung angebotene Frühstück extra bezahlen musste. Andererseits war ich tief beeindruckt, mit welch großem Aufwand in Technik und Manpower versucht wurde, die beworbenen Produkte an den Mann zu bringen. Nach dem Frühstück wurde in einem Wagen erst zollfreies Parfüm und Alkoholika, dann Zigaretten hautnah angeboten. Abschließend offerierte man sogar die Teilnahme an einer Verlosung, die nette Gewinne und die Spende eines Teils der Einnahmen an ein Kinderhilfswerk versprach. Als unangenehm empfand ich das Ende der Performance, als alle Teilnehmer plötzlich wie auf Kommando gleichzeitig aufstanden, ihre Koffer und Taschen packten, die sie offensichtlich dabei hatten, um ihre Einkäufe zu transportieren und sich durch den schmalen Mittelgang dicht gedrängt zu den Ausgängen schoben. Die Zeit verging wie im Flug und war in besonderer Weise buchstäblich bewegend und sehr beeindruckend. Ich bezweifle jedoch, ob sich der immense und zweifellos hohe Aufwand in Technik und Personal unter Berücksichtigung des offensichtlich geringen Verkaufserfolgs für die irische Firma Ryanair rechnet. Just pack your bags and leave. Tomorrow's the big day. Destination Frankfurt, we're on our way. To a city within a city, and a hub full of streams. Impressions like in our boldest dreams.